Erst an diesem Tag gibt es eine Quelle für Davids Familie. Sie wäscht Sünden weg. Zweiter Gott sagt, ich lösche die Götzen aus. Ich entferne auch die falschen Propheten. Dritter, wenn jemand falsch prophezeit, sagen seine Eltern, du musst sterben. Du hast gelogen. Vierter, die Propheten schämen sich für ihre Träume. Sie tragen keine besonderen Mäntel mehr. Fünfter, jeder sagt, ich bin kein Prophet. Ich bin ein Bauer auf dem Feld. Sechster, jemand fragt, woher kommen deine Narben? Er antwortet, ich bekam sie bei Freunden. Siebter Gott sagt, Schwert, greif meinen Hirten an. Die Schafe laufen weg. Ich helfe den Kleinen. Achter Gott sagt, im Land sterben viele Menschen. Zwei Drittel sterben. Ein Drittel bleibt übrig. Neunter, ich prüfe sie wie Gold. Sie rufen mich an. Ich sage, das ist mein Volk.